Die Experten. Hörspielserie in 5 Folgen nach dem Roman von Merle Kröger. Folge 5: Heimkehr vom Nil. Foto. Schwarz-weiß. Selbstporträt von Rita mit raspelkurzen Haaren. Fotografiert im Badezimmerspiegel von Johnnys Hotelzimmer. Hinter ihr erkennt man, dass Papiere und Kleidung über den Boden verstreut sind. Bildunterschrift: Das Ende der Hoffnung. Juni 1963. Hoffnung meines Lebens. Teure Liebe, die niemals endet. Du schönstes Lied. Mein Herz hat dich erhört und du wirst nie vergessen sein. Hands up so I can see them. Now slowly turn around. Johnny. Rita? Rita, hast du dir die Haare abgesäbelt? Für wen arbeitest du? Was? Dein Radio ist kaputt. Weiß irgendjemand davon? Du arbeitest für die Israelis, oder? Die Rechnung, Lieferscheine, die ich dir für deinen Artikel gegeben habe, die hast du mit nach Basel genommen. Warte, für Jokliks Anwalt. Warte. Du hast mich für deine Geschäfte benutzt. Warte mal. Du hast mich die ganze Zeit ausspioniert. Warte mal, bitte. Können wir in Ruhe darüber reden? Ich habe extra den ersten Flug hierher genommen, damit wir jetzt sprechen. Gut, dann sprich. Sorry, wer ist das? Please, sorry. Das ist der Portier. I want to come in to das ist ein Spion von Nasser. Die sind überall. I'm really sorry, please. Boom. Yalla, boom. Stand up. I'm doing nothing. Stand up now. Afan, sorry. Rita, gib mir den Gürtel. Gib mir den Gürtel. Nein, ganz bestimmt nicht. Vor dem Schrank. Nein. Rita, gib mir den Gürtel. Sieh zu, wie du zurechtkommst, Johnny Schwarz. Foto. Farbe. Blick von oben auf den Fähranleger Neumühlen mit Rückenansicht einer schmalen Frau. Kurze schwarze Haare, hellgrüner Trenchcoat. Sie beugt sich übers Wasser, den Kopf gesenkt. Im Hintergrund sind Hafenkräne zu sehen. Bildunterschrift: Das Leben geht weiter. Oder auch nicht. August 1963. Verdammter Mensch! Kai, was soll denn das? Ich dachte, du stürzt dich gleich ins Hafenbecken. So ein Quatsch! Wie stehen dir die kurzen Haare? Naja. Mutti ist fast zusammengebrochen, als sie mich so gesehen hat. Ja, klar. Auch während der ganzen Überfahrt ist sie jedes Mal zusammengezuckt, wenn sie mich aus Versehen angeschaut hat. Nur die eben. Ja. Hast du gewusst, dass dein Freund Johnny ein Spion ist? Naja. Hast du oder hast du nicht? Ich war mir nicht sicher. Das bist du dir ja nie. In Tel Aviv, da habe ich mich schon gewundert, wie der Mossad so schnell herausgefunden hat, dass ich der Sohn eines Experten bin. Ja, und einmal dachte ich sogar, ich hätte Johnny dort kurz gesehen. Wieso hast du mir die Platte nach Stade geschickt? Welche Platte? Nina Simone, Black Swan. Hab ich nicht. Wie, hast du nicht? Die Platte ist von mir. Johnny Schwarz oder wer auch immer du bist, hau ab! Hau ab! Rita! Was macht der hier? Jetzt beruhig dich doch mal. Was macht der hier? Ich hab ihm gesagt, Rita, Du hast ihm gesagt, warum? Rita. Er hat Hanny umgebracht. Rita, lass ihn doch mal erklären. Habe niemanden umgebracht. Das ist totaler Quatsch. Ich bin Journalist. Ich bringe niemanden um. Ich rede kein Wort mit ihm. Lass ihn sich erklären. Was? Erklär dich. Gut. Ja, gut. Ich rufe beim BKA an. Ich zeig ihn an. Was? Ich zeig ihn an. Sag mal, also, spinnst du jetzt du komplett? Du hättest mich schon in BKA, Kairo anzeigen Nazis. Können. Da hättest du sicher gehen können, dass ich das Gefängnis nicht überlebe. Jetzt, hast du nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Beruhig dich doch. Weil ich nicht so bin wie du. Jetzt wartet doch mal beide. Lass ihn doch mal ausreden und dann kannst du dich dazu verhalten. Ich will, dass ihr wisst, dass ihr mir mehr bedeutet als nur ein Auftrag. Da okay. Pfeife ich drauf, wirklich. Pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Wenn ich euch erzähle, was ich tue und warum, dann habt ihr mich völlig in der Hand. Dann kannst du immer noch zur Polizei gehen. Ja, kannst du sicher sein, das mache ich. Gut. Ich muss ganz von vorne anfangen. Ja, okay, erzähl. Ich bin in Deutschland geboren, aber in Israel aufgewachsen. Was? 1938 ist meine Familie rübergezogen. Mein Vater hat endlich eingewilligt mit der jüdischen Familie meiner Mutter nach Palästina zu ziehen. Ja, ich war 8 Jahre alt. Meine Mutter und mir hat es in Tel Aviv sehr gut gefallen. Mein Vater aber wollte nach Kriegsende so schnell wie möglich in die alte Heimat zurück. Das Problem ist, dass man in Israel mit Leuten, die zurück nach Deutschland gehen, nicht besonders freundlich umgeht. Ich wurde von allen gemieden. Ich war isoliert. Und irgendwann kam dieser Mossad-Agent auf mich zu und ich war so froh, ich wollte einfach nur irgendwo dazugehören. Ja, klar, das verstehe ich. Was ist daran bitte klar? Bin dann mit meinen Eltern nach Deutschland zurück und habe fast 16 Jahre lang nichts mehr vom Geheimdienst gehört. Erst im letzten Sommer haben sie sich wieder gemeldet. Also, als Nasser seine Raketen gezündet hat, hat er der gesamten Welt verkündet, dass sie bis nach Beirut reichen. Und seitdem beschaffe ich Informationen für den Mossad. Aber ich bringe niemanden um. Ich finde Dinge heraus und reiche diese Informationen weiter an Sie. Diese Informationen bringen Leute um? Jetzt nicht mehr. Was soll das denn jetzt heißen? Der jetzt Chef nicht mehr. Vom Mossad ist zurückgetreten. Die Aktion ist beendet. Ja, aber das also macht Hanny nicht lebendig und Hannelore nicht. Gut. Und der Anschlag dann auf Max. Sprechen wir über Hanny. Gut, es gibt da nämlich eine ganze Reihe von Ungereimtheiten. Warum ist das Paket so lange auf dem Zoll liegen geblieben? Wieso hat niemand reingeschaut? Warum wurde es einfach so an Hanny rausgegeben, anstatt an den Adressaten? Wer hatte Interesse an seinem Tod? Du hast mir erzählt, er wollte ein eigenes Steuerungssystem entwickeln, sozusagen als Konkurrenz zu Kleinwächtern. Was, wirklich? Ach komm, das sagst du doch nur, um von euch abzulenken. Hast du dir mal überlegt, dass es innerhalb des ägyptischen Militärs einen pro-russischen Flügel gibt, der kein Interesse an einem Gelingen des Raketenprojekts hat? Was ist mit dem BND? Wie würde die Bundesrepublik dastehen, wenn Nasser tatsächlich mit seinen Raketen und Flugzeugen auf einmal am Himmel über Israel auftaucht? Ja, beschissen. Ich weiß nicht. Jemand Feuer? Ja, hier. Hier. Geht schon. Ja, und jetzt? Ich meine, wie geht's denn jetzt weiter? Ich gehe wieder nach Ägypten. Ach ja? Du bist doch enttarnt. Ich bekomme eine neue Identität. Wir können dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, Rita. Wir? Das hat nie ein Wir gegeben. Außerdem kann ich nicht. Mein Vater zwingt mich, zu Hause zu putzen. Bis wir endgültig wieder zurück nach Deutschland gehen. Wirklich? Wir könnten uns ja heimlich treffen. Ich wohne in eurem Viertel, in Ma'adi, bei Editha. Sie sagt, sie kennt dich aus dem Club. Ja, Editha. Ich kenne sie aus dem Club. Ja? Sie hat mich auf der Toilette angeschrien, weil ich Deutsche bin. Ja, ansonsten ist sie aber sehr charmant. Was willst du bei uns in Ma'adi? Ich soll einen Mann finden, dem man am liebsten schon morgen in Israel den Prozess machen würde. Dr. Hans Eisele. Dr. Hans Eisele? Rita, das ist doch euer Hausarzt. Ja, der gibt Mutti immer homöopathische Mittel, wenn sie was mit ihren Nerven hat, oder Vati, wenn er irgendwas hat. Eisele war Lagerarzt im KZ Buchenwald in Natzweiler, zuletzt in Dachau. Ich kann das nicht hören. Weißer Tod haben sie ihn genannt. Er hat niemanden geheilt. Der hat an Häftlingen experimentiert, hat sie ohne Narkose operiert, bis sie gestorben sind oder gleich reihenweise mit der Spritze ermordet. Hör mir zu. Hör mir zu. Ja. Rita, hör mir zu. Dr. Hans Eisele wird zweimal zum Tode verurteilt. In den Dachauer Kriegsverbrecherprozessen und im Buchenwaldprozess. Die Hinrichtung ist für den 28. Juni 1948 angesetzt. Sein Fürsprecher, der Weihbischof von München, nimmt Verbindung zu den Amerikanern auf. Das Urteil wird in lebenslange Haft umgewandelt. 4 Jahre später wird Hans Eisele entlassen und erhält eine Entschädigungszahlung für Kriegsheimkehrer sowie ein Gründungsdarlehen des bayerischen Staates zur Einrichtung einer Arztpraxis in Höhe von 25.000 Mark. Bis 1958 betreibt er eine gutgehende Praxis in München. Dann fällt sein Name erneut in einem Kriegsverbrecherprozess. Der ehemalige KZ-Gefangene Wilhelm Jelinek sagt aus: Eisele hatte die Angewohnheit, wenn er ins Revier, also den Krankenbau, die Straße herunterging, sich Häftlinge wahllos zu rufen, ihre Nummern. Diese Häftlinge wurden dann nächsten Tag über den Blockältesten ins Revier gerufen. Außerdem suchte Dr. Eisele unter den Kranken des Reviers seiner Ansicht nach hoffnungslose oder sagen wir Fälle aus, die länger zur Heilung brauchten, zum Beispiel Frakturen, die 3 und 4 Wochen bettlägerig waren. Auch diese wurden dann auf diese 2 Säle gelegt. Und was geschah dort mit den Häftlingen dann? Die eine Art bestand darin, dass Eisele schon eine Stunde früher vor dem Appell also in den Krankensaal ging und den Häftlingen ein Schlafmittel verabreichte. Als die Häftlinge dann eingeschlafen waren, injizierte er ihnen Evipan-Natrium während des Appells. Die Leichenträger als auch das Revierpersonal, das heißt die Pfleger, mussten dann, nachdem Eisele mit seiner Arbeit fertig war, die Toten aus den Betten herausholen, auf Tragen legen, 2 auf 1 Trage und in den Leichenkeller bringen. Die Stadt München prüft die Anschuldigungen und erlässt umgehend Haftbefehl. Doch Hans Eisele ist verschwunden. Am 9. Juli 1958 meldet der Norddeutsche Rundfunk: Dr. Eiseles Flucht ist also gelungen. Die Justizbehörden selbst haben wenig Hoffnung, dass der ehemalige Arzt des Konzentrationslagers Buchenwald von den ägyptischen Behörden ausgeliefert wird. Dieser Dr. Eisele, praktiziert er in einem Vorort von Kairo, bei euch in Ma'adi, ja oder nein? Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Meine Familie geht auch noch zu einem Nazi-Arzt, zu einem KZ-Schlechter. Hast du das gewusst, Rita? Ich war nie bei dem. Hör zu, ich muss los. Aber irgendwann ist es an der Zeit, dich zu entscheiden, Rita. Abzug vom Dia. Farbe. Rita mit Kopftuch und Besen in der Hand und Pünktchen in ihrer Schuluniform mit einer Rotkreuzhaube auf dem Kopf stehen vor der Eingangstür der Villa in Ma'adi und schauen ernst in die Kamera. Bildunterschrift: Barmherzige Schwestern. August 1963. Pünktchen, die Haube ist ja famos. Warte. Moment. Das ist ein Anblick, der festgehalten werden muss. So? Ja, so. Nicht ganz so ernst. Grinsen. Ja. Halt mal die Haube fest. Näher zusammen und... Sehr gut. Meine Töchter und ihre Bestimmung. Fati, bis März. 7 Monate noch. Dann bin ich frei. Wunderbar. Sobald wir wieder in Deutschland sind, darf ich nach Hamburg ziehen und die Schule fertig machen. Und dann Studium zu den gleichen Bedingungen wie Kai. Das hast du mir versprochen. Rita, komm rein. Ich brauch dich dem Haus. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich nicht schon längst mit dem Besen auf Mutti losgegangen bin. Ich muss los, meine Schönen. Ach, schade. Bis heute Abend. Tschüss. Donnerstag. Das ist der Brigitte-Tag. Der einzige Tag in der Woche, an dem Vati keine schlechte Laune hat, seit er kein leitender Konstrukteur mehr ist. Rita! Die Zimmer müssen bis Mittag fertig sein! Rita, die Zimmer müssen fertig sein. Rita, da sind Streifen auf der Fensterscheibe. Rita, die Milchschwitze hat Klümpchen. Ich fange schon an, Pünktchen zu beneiden, weil sie in die Schule darf und die Nachmittage im Kloster verbringt. Gestern ist sie so glücklich nach Hause gekommen. Mutti, Rita! Pünktchen! Schwester Agnes hat mich zur Hilfsschwester ernannt. Sie bauen eine Ambulanz für die Armen und ich darf helfen. Ich habe sogar eine Haube gekriegt. Schön. Eine Ambulanz? Kommt nicht in Frage. Die Leute schleppen da ja alle möglichen Bakterien ein. Ach, Mutti. Ich muss mit Schwester Agnes reden. Es kommen doch noch gar keine Kranken, Mutti. Wir bauen die Station ja erst auf. Aha. In Ferien haben sie die Nervenklinik auf dem Gelände geschlossen, weil sich zwei Patienten mit gefährlichen Bakterien angesteckt haben. Eben. Die eine Frau ist sogar gestorben. Aber jetzt machen wir alles neu. Da rufe ich gleich mal die Schwester Agnes an. Die Haube ist ja famos, Pünktchen. Stell dich mal noch ein bisschen mittiger. So. Ja, so. Und lächeln. Sehr gut. An die Kamera winken. So, Fräulein, jetzt kommst du aber rein. Oder willst du, dass ich Vati sage, dass du dich nicht an seine Anweisungen hältst? Die. Und du, Petra, lauf. Aber steck die Haube in den Schulranzen, dass sie nicht dreckig wird. Hol mich bitte heute wieder später ab, Mutti. Ich brauche noch Zeit für Cleo. Versteh ich. Tschüss. Petra, langsam. Dass sie auch immer so rennen muss. Pünktchen bleibt nach der Schule immer länger im Kloster. Sie spielt mit ihrem kleinen Äffchen. Cleo. Cleo. Wo bist du? Cleo. Cleo, wo bist du denn? Versteck dich doch nicht. Cleo. Cleo. Wenn du nicht kommst, erfahren die Schwestern, dass du deinen Käfig selber aufmachen kannst. Dann schließen sie dich in einen anderen Käfig, der sicherer ist. Das willst du doch nicht. Cleo, mein kleines Äffchen. Cleo. Die Nervenklinik, stimmt's? Cleo? Bist du hinten bei der alten Nervenklinik? Cleo. Wartest du dort auf mich? Da bist du ja, du kleiner Schlingel. Du sollst doch gar nicht ins Labor. Komm raus, komm. Na komm, komm schon. Komm. Na fein, meine Süße, komm her. Na komm, ist ja gut, ist gut. Ist ja gut, ist gut. Cleo? Cleo, was ist los? Ich habe sie gerade gefunden. Gefunden? Sie kann nicht mehr sitzen und sie hat sich eingemacht. Ach Gottchen. Es könnte sein, dass sie fiebert. Fiebert? Meine kleine Cleochen. Das wird schon wieder. Foto, schwarz-weiß. Seitenansicht eines Kuppelgebäudes aus braunem Stein unter einem strahlend blauen Himmel. Über der Eingangstür ein rundes Fenster mit einem Davidstern. Bildunterschrift: Ma'ir Bitton Synagoge. September 1963. Komm mit. Da rein. Da rein? Ja. Darf ich das? Klar. Die Synagoge steht mehr oder weniger leer. Komm, wir gehen hoch auf die Empore. Ich habe nicht viel Zeit. Ich will zu Hause sein, wenn Pünktchen heimkommt. Die hat Sorge um ihr Äffchen. Deswegen war sie die halbe Nacht wach. Mein liebes Cleochen. Pünktchen. Ist alles in Ordnung? Pünktchen. Was ist denn los? Cleo ist krank. Ja, der geht's bestimmt bald besser. Schlaf weiter. Du Du kannst jetzt nichts für sie tun. Du musst jetzt ein bisschen die Augen zumachen. Und Schwester Agnes hat gesagt, dass sie vielleicht Fieber hat. Ja, aber ihr geht's ganz bald besser. Versprochen. Hm? Meinst du? Ja, alles wird gut. Versuch ein bisschen zu schlafen. Ich kann nicht schlafen, wenn Cleo krank ist. Wo hat dieses Kind nur sein grenzenloses Mitgefühl her? Als sei sie durchlässig für die Leiden und Sorgen anderer. Wenn ich nicht auf sie aufpasse, dann bricht sie irgendwann auseinander. Pünktchen, Kleine. Wenn Cleo morgen noch krank ist, gehe ich mit ihr zu Dr. Eisler. Der kann doch bestimmt auch Affen gesund machen. Ja, ganz bestimmt. Ich hab Durst. Ich hol mir mal ein Glas Wasser. Ja. Willst du auch eins? Nein, danke. Rita, jemand hat einen Brief durch die Tür geschoben, der ist ganz dick. Es steht aber kein Absender drauf, nur dein Name. Ja, fast. Gib ihn mir. Glaubst du, da ist eine Bombe drin? Das würde Johnny nicht zulassen. Ich glaub nicht. Oder? Hol dir ein Wasser und geh zurück ins Bett, Pünktchen. Und was machst du mit dem Brief? Geh ins Bett. Okay, Rita. Schau zum Haus da drüben. Da kommt er. Wer? Euer Doktor. Eisele. Hat er uns gesehen? Nein. Was macht er denn? Der stellt sich am Fenster und starrt die Synagoge an. Jeden Tag. Der macht das jeden Tag. Stundenlang. Es hat sich nichts geändert. Wieso hast du mir die Sachen durch die Tür gesteckt? Wie in einem Kinofilm. Was, wenn mein Vater sie gefunden hätte? Dann hätte er was Interessantes zu lesen gehabt. Zwei Fotos. Eisele und Rolf Steinhauer. Vor Gericht. Nürnberg 1946. Drei Registermappen. Dr. Hans Eisele. Süddeutsche Zeitung, 8. Juli 1958. Er scheint flüchtig gegangen zu sein. Der einstige KZ-Arzt und SS-Führer Dr. Hans Eisele. 10. Juli. Wie die Nachrichtenagentur dpa aus Kairo berichtet, soll Dr. Eisele dort beabsichtigen, um politisches Asyl zu bitten. Münchner Polizeipräsident. Den Beamten der politischen Abteilung kann ich den Vorwurf nicht ersparen, dass sie die Staatsanwaltschaft zu spät verständigt haben. Wann habe ich wieder in Kairo und dann... Nichts mehr. Pünktchen. Peter, warum sitzen wir im Garten? Du sollst doch ins Bett. Was sind denn das für Mappen? Das sind alte Zeitungsartikel. Weißt du, politische Sachen von einem Freund von Kai. Mhm. Pünktchen, geh wieder nach oben und versuch zu schlafen. Ja? Mhm. Aber lass die Haustür offen wegen dem Licht. Kommst du aber auch bald, bitte. Ja, ich komm gleich, Pünktchen. Gut, bis gleich. Bis gleich. Otto Scorzeni alias Rolf Steinhauer. Das sind kopierte Akten. Wo hast du die her, Johnny? 8. April 1953 betreff Scorzeni. Sein Ziel sei lediglich, die Verbindung mit alten, verlässlichen Kameraden nicht zu verlieren, sondern sie zu sammeln, damit sie für den Ernstfall, der nach seiner Meinung unausbleiblich sei, bereit seien. Süddeutsche Zeitung, 4. Februar 1962. Die österreichischen Behörden haben gegen den Mussolini-Befreier Otto Scorzeni am Samstag einen Haftbefehl erlassen. Scorzeni soll gegen Kriegsende eine Giftpistole entwickelt und ihre Erprobung an Häftlingen des Konzentrationslagers Sachsenhausen angeordnet haben. Hast du die Sachen gelesen? Ja, natürlich. Kannst du das glauben? Otto Scorzeni, den du auf dem Schiff als Rolf Steinhauer kennengelernt hast, gehört zu einem Netzwerk europäischer oder weltweit agierender Faschisten. Unfassbar. Seit spätestens 1956 liefert er Waffen in den gesamten afrikanischen Kontinent über die Drehscheibe Ägypten. Und obwohl er offiziell keine Stellung hat, taucht er dauernd in Geschäftsangelegenheiten hier auf. Ja. Ich vermute, dass er inoffiziell in Nassers Diensten steht oder mit dem ägyptischen Geheimdienst kooperiert. Ja, aber... Was könnte Nasser von ihm wollen? Gute Frage. Beginnen wir nochmal mit dem C, chemische Waffen. Mhm. Interessant für uns sind die aktuellen Lieferungen von Napalm aus Deutschland. 25 Tonnen. Wofür sind die gedacht? Heinrich Gompf, der Nachfolger des verschwundenen Heinz Krug, ist mehrfach dabei beobachtet worden, wie er mit einem Napalm-Experten der ägyptischen Armee auf einem Militärflughafen, vermutlich in Helwan, mit Brandbomben experimentiert hat. Ach, deshalb die dritte Akte. Genau. Auskunft über Dr. Gompf, alias Hilarion, Waffenhändler, Industrieberater und Vertreter. Ab 1959 Mitarbeiter der Firma Patvag Patentverwertungs AG Zürich. Was hat Johnny denn da an den Rand gekritzelt? Agent der ägyptischen Raketenindustrie soll Atom- und Elektronik-Sachverständige angeworben haben. Patvag soll 5 Tonnen Napalm nach Ägypten geliefert haben. Seit Mitte 1961 Chefeinkäufer und technischer Berater für das Raketenprogramm der Vereinigten Arabischen Republik mit Sitz in Kairo. Nachfolger des entführten Dr. Krug. Heinz Gompf hatte 1954 angeblich Verbindung zu Scorzeni und wurde in Verbindung mit Kleinwächter und Valentin genannt. Am 23. April 1961 wird Dr. G. erstmals offiziell zur Mitarbeit für den Dienst angesprochen und verpflichtet. Es entstand der Fall Homöopathie. Was soll denn das heißen, Johnny? Meinst du, dass der deutsche Geheimdienst Produktion von chemischen Waffen in Ägypten anleitet? Und das alles mit dem Ziel, Israel zu vernichten? Genau diese Frage stelle ich mir auch. Was das A angeht, Atomwaffen. Es hat nach dem Krieg eine Gruppe um Otto Skorzeny gegeben, die geheime Uranbestände aus Deutschland verkaufen wollte. Und just zu dieser Gruppe gehörte auch Heinrich Gompf. Hm. Zufall? Ja, wahrscheinlich nicht. Eben. Rita? Ja. Du erinnerst dich an den Namen der Operation, für die Gompf zuständig ist. Oh, Homöopathie. Genau. Und wer ist bekannt für seine homöopathischen Mittel? Dr. Eisele. Genau. Hm. Findest du das nicht ein bisschen sehr weit hergeholt? Ich weiß es nicht. Dass Skorzeny und Eisele sich kennen, können wir als gesichert annehmen. Spätestens während der Internierung in Dachau müssen sie sich über den Weg gelaufen sein, oder? Ja. Und dass Eisele sich für seine Flucht an das Netzwerk der alten Nazis gewandt hat, ist doch wahrscheinlich, oder? Ja. Und nun ist die Frage, wofür braucht Nasser einen Doktor? Als Hausarzt für seine Experten? Oder für etwas anderes? Und hat dieses etwas mit dem Buchstaben B zu tun? Du meinst, Eisele arbeitet an biologischen Waffen? Foto, schwarz-weiß. Ein kleiner Erdhaufen und ein schlichtes weißes Holzkreuz. Darauf in ordentlicher Kinderschrift Cleo. Neben dem Grab steht Pünktchen mit ernstem Gesicht in dunkler Kleidung, hinter ihr die Eltern, je eine Hand auf ihrer Schulter. Bildunterschrift Cleos Beerdigung. September 1963. In der Sorge um Pünktchen waren wir plötzlich wieder eine Familie. Dass Vati den Sarg baut und Mutti das Kissen für Cleo näht, das hatte ich nicht gedacht. Und ich habe das Grab ausgehoben. Ja, und das in diesem ausgetrockneten Boden. Das hat mir gut getan. Die Toten begraben. Ich weiß ja noch nicht einmal, wo Hanni liegt. Granatapfelkerne und Banane. Das war Cleos Lieblingsessen. Ich habe es ihr auf den Sarg gelegt. So wie die alten Ägypter das gemacht haben. Als Grabbeigabe. Pünktchen, sei mir nicht böse, ich muss leider los. Ach, schade. Pünktchen, heute ist mein freier Nachmittag und ich habe Marietta versprochen, dass wir uns sehen. Ja. Mhm. Marietta? Löwenberger? Aus der 333? Ja, genau. Das ist schön, dass du dich noch mit deiner alten Kollegin triffst. Du siehst irgendwie verändert aus. Sieht man mir die Spionin an? Kann das sein? Vielleicht die kurzen Haare? Nein, das ist es nicht. Es ist was in deinem Gesicht. Aber ich bin keine Psychologin. Zum Glück. Ja. Habe ich Johnny etwas angemerkt? Nee, nein. Eigentlich nicht. Selbst jetzt ist er für mich immer noch mehr Journalist als Mossad-Agent. Hier. Abfotografierte Zeitungsausschnitte zum diesjährigen Jahrestag der Revolution. Das habe ich aus dem Archiv gefischt. Al-Ahram behauptet, dass 7 neue Waffen auf der Parade vorgestellt worden sind, die meisten zur Luftverteidigung. Hauptattraktion soll die Rakete Al-Raad gewesen sein. Al-Raad, der Pionier. Angeblich von einem rein arabischen Team entwickelt, mit einer Reichweite von bis zu 1000 Kilometern. Dazu brauche ich unbedingt mehr Informationen. Ja, ich kümmere mich drum. Gut. Wie läuft's so in der Fabrik? Habt ihr die Raketenstufen endlich zusammenbekommen? Hm? Also, ich habe ein Foto von der Parade gesehen. Ja, das waren die gleichen Attrappen wie im letzten Jahr, nur ein bisschen verlängert. Mhm. Präsident Nasser braucht sichtbare Erfolge. Sonst wird die sowjetische Fraktion unter den Offizieren immer größer. Ist denn die Steuerung immer noch das Problem? Was weißt du von der Steuerung? Nur das, was mir Hanni erzählt hat. Dass sie Probleme macht? Aha. Es ist ganz einfach. Die Raketen fliegen so lange nicht ins Ziel, wie wir sie nicht lassen. Hm? Was bedeutet das? Bist du etwa für... Nein, ich bin für niemanden. Ich bin Forscherin. Basta. Ja. Rita? Brigitte. Grüß dich, Brigitte. Entschuldigung, es tut mir leid, ich wollte euch nicht stören. Ich habe ganz vergessen, dass du hier arbeitest. Es ist dringend. Dein Vater hat angerufen. Ist was mit Mutti? Nein, Pünktchen hat hohes Fieber bekommen. Du sollst sofort nach Hause kommen. Oh Gott. Ja, gut. Gehen wir. Cleo, komm raus aus dem Labor. Cleo. Pünktchen. Cleo. Alles gut. Cleo, Cleo, geht's wo bist gut? Du? Cleo. Pünktchen, alles gut. Cleo, komm aus dem Labor. Sonst sage ich Schwester Agnes. Cleo. Cleo. Shh, ganz ruhig, Pünktchen. Cleo, geht's gut. Alles Cleo. Ist gut. Nein, nichts ist gut. Mach dir keine Sorgen. Cleo ist tot. Und ich sitze wieder in einem Krankenbett. Ja, so ist gut. Und bange. Jetzt ruht all unsere Hoffnung auf Dr. Eisele, dass er weiß, was zu tun ist, wenn die Laborwerte endlich da sind. Damit das Fieber runtergeht. Ein KZ-Schlechter, der Retter meiner Schwester. Ich könnte schreien. Rita? Vati. Ich löse dich ab. Du musst mal vor die Tür, sonst fällst du auch noch um. Wie geht's dir, Klein? Nicht besser. Hohes Fieber. Kann Mutti mich nicht ablösen? Du siehst so müde aus. Deine Mutter hat keine Zeit. Sie wäscht und wäscht und wäscht. Das erste Mal, dass ihr Putzwahn einen Sinn hat. Pünktchens Durchfälle hören nicht auf. Ja. Ich bringe ihr mal den nächsten Schwung Wäsche. Hey, Johnny. Hey, Rita. Mein Vater hat mich bei Pünktchen abgelöst, aber ich muss in einer halben Stunde zurück. Geht's dir immer noch nicht besser? Nein, wir müssen die Laborwerte abwarten und dann kann man Penicillin geben, sagt der Doktor. Der Doktor. Ja, ich weiß, aber ich kann meine Eltern jetzt nicht zwingen, den Arzt zu wechseln. Alles gut, ich habe nochmal nachgedacht, pass auf. Wenn Nasser wirklich Uran aus alten Nazi-Beständen kaufen konnte, hätte er nicht auf diesen Hochstapler Otto Jocklik gesetzt, um an kleine Mengen Kobalt und Strontium zu kommen. Ja. Weiteren Verkäufen wird derzeit von den Amerikanern und von den Europäern weltweit der Riegel vorgeschoben. Auch die Russen werden es nicht auf eine nukleare Eskalation im Nahen Osten ankommen lassen. Mhm. Richtig? Also, A-Waffen fallen für mich flach. Nassers chemische Waffen kennen wir bestens. Napalm ist absolutes Teufelszeug, aber es reicht nicht, um eine Massenvernichtungswaffe herzustellen, ja. Soweit ich weiß. Bleibt nur noch... Buchstabe B, biologische exakt. Waffen. Exakt, exakt, exakt. Und da kommen wir wieder zu eurem Doktor. Ich habe hier meine Notizen. Ich habe Dr. Eiseles Aufenthalte in den verschiedenen Lagern mit den Berichten über Experimente mit Krankheitserregern verglichen. Ja. Da gibt es keine Übereinstimmung, aber mir ist aufgefallen, dass es immer während oder nach seinem Aufenthalt zu Typhusepidemien gekommen ist. Typhus. Welche Symptome? Fieber und Durchfall. Hohes Fieber. Ja, natürlich. Pünktchen hat von einem Labor geredet. Ich hab gedacht, sie fantasiert. Aber jetzt ergibt alles Sinn. Ja. Deshalb die Affen auf dem Gelände. Ja, der Todesfall in der Nervenklinik. Bestimmt hat Isolot dort heimlich ein Labor betrieben und Bakterien experimentiert. Und Pünktchen hat sich angesteckt. Typhus ist heute halber, Rita. Es sei denn, er wird zur Epidemie. Bald habt ihr den Befund, dann bekommt sie Penicillin und alles wird gut. Ich muss heim. Nicht Pünktchen. Hörst du Gott? Du hast mir schon Henny genommen. Meine kleine Schwester kriegst du nicht. Fadi. Sinkt jetzt wahrscheinlich schnell. Ich habe Brigitte angerufen. Sie nimmt Urlaub im Mena-Hotel und unterstützt uns ab morgen hier. Brigitte. Deine Mutter ist einverstanden. Brigitte, gut, dass du kommst. Es hat einen Anschlag gegeben auf den Doktor. Es gab einen Anschlag auf Dr. Eisele. Ich war gerade im Buchladen. Ich wollte ein Buch kaufen für Pünktchen. Brigitte, komm doch erst mal rein. Ja. Sie haben von nichts anderem geredet. Die Bombe, die war in einem Brief. Der Doktor lebt, dem ist nichts passiert. Ja. Der Briefträger ist nur tot. Abdul? Abdul ist tot. Der nette Abdul. Ja, Editha war auch da. Mhm. Sie hat so wirres... Ganz ruhig. Leise, Brigitte, leise. Sie hat gesagt, dass der Doktor ein Nazi war und dass bei ihr zu Hause ein israelischer Spion lebt, der ihn schon noch ausschalten wird. Mir ist schlecht. Ich... Rita! Rita, was ist denn mit dir los? Rita? Rita, was hast du denn? Kind! Rita. Foto. Schwarz-Weiß. Rita in einem dunklen Hemdblusenkleid steht am rechten Bildrand auf einem Flugfeld. Links dahinter ein Passagierflugzeug. Sie hält sich die jetzt nicht mehr ganz so kurzen Haare aus dem Gesicht. Sie blinzelt in die Sonne. Bildunterschrift: Abschied vom Nil, November 1963. Israel. You were in Israel? Just for studies, a journey with other students. German expert. Our father is an expert for your planes. Fighter jets. German experts? No problem. Yes, no problem. Hitler was a good man. If you know what I mean. Yes, of course we know. Enjoy your trip. Was hat er gesagt? Nichts. Geh. Los, geh. Passenger Miss Rita Hellberg, please come back to passport control. Please come back to passport control. Alter, geh. Miss Rita Hellberg, to passport control. Warte, Kai. Mach ein Foto von mir. Spinnst du? Steig in das verdammte Flugzeug. Hey, hier, in die Kamera. Versuch, das Flugzeug mit drauf zu kriegen. Rita. Ich muss Abschied nehmen, Kai. Und dafür muss ich mich erinnern können. Lächeln. Okay, und los. Los. Sie lebt. Sie hat Kairo überlebt. Wenn ich daran denke, wie lange sie krank war und dass ausgerechnet Aysele sie behandelt hat. Rita, ich werde Ihnen jetzt eine Spritze zur Kräftigung geben. Nein, nein, keine Spritze, bitte. Halten Sie sich fest, Herr Hellberg. Keine Spritze. Herr Hellberg. Nein. Festhalten. Nein. Der Doktor Mann. Weiß, was er tut. Hm? Nein. Ja. Okay, okay, okay. Gut. Wie bist du, Hanni? Er darf ihm keine Spritze geben. Pünktchen? Das hast du gut gemacht. Henny ist heute entlassen worden. Aber er ist doch tot. Es ist nur Paratyphus, Alter. Du wirst wieder gesund. Du bist nur noch so schwach. Paratyphus. Aber das wird schon. Salmonella Paratypie Typ A, B und C. Hilfe! Johnny! Johnny! Da sind ja Sprengköpfe drauf! Aber das haben wir doch schon gewusst, Rita! Heilige Maria Magdalena, erste Blume aus dem Garten der Auferstehung, bitte für meine Tochter, denn auch sie ist eine Sünderin. Sie muss hier weg? Nein, die Familie gehört zusammen. Kai, sie wäre hier fast gestorben. Ohne ärztliche Einwilligung fliegt meine Tochter nirgendwo hin. Verstanden? Aber dann bin ich dabei, wenn dieser Verbrecher sie untersucht. Ich lasse meine Schwester nie wieder allein! Kai? Hallo, Rita. Na, endlich. Ich dachte schon, du wachst überhaupt nicht mehr auf. Welcher Tag ist heute? Donnerstag, 25. Oktober. Oh. Was? Ja. Du hattest wochenlang hohes Fieber. Adenauer ist zurückgetreten. Wir haben jetzt einen neuen Bundeskanzler, Ludwig Erhard. Oh. Ich schlafe weiter. Nein, du musst weg von hier. Johnny lässt grüßen. Johnny? Wieso Johnny? Naja, der ist auch fort. Seine Zimmerwirtin Editha, die hat überall herum erzählt, er sei ein israelischer Spion. Er meint, sie werden eins und eins zusammenzählen und dich verhaften. Was? Oder zumindest verhören. Die ägyptische Geheimpolizei oder dieser deutsche Sicherheitsmann, dieser Nazi. Mich? Johnny sagt, du wüsstest schon, von wem ich rede. Aber ich bin doch gar nicht wichtig. Ja, ich weiß nicht, ob die Typen, die auf der anderen Straßenseite rumlungern, das auch so sehen. Herr Dr. Eisel. Herr Helber? Es geht dir besser. Ja, ich hab's Ihnen ja gesagt. Und wenn die Krankheit erst einmal besiegt ist, erholt sich so ein junger Körper sehr schnell. Ich hab Angst. Ja. Vor den da unten? Mein Sohn will Sie mit nach Deutschland nehmen, aber ich halte das für keine gute Idee. Vor dem Doktor, der weiße Tod. Bitte lassen Sie mich erst zu Bett. Fern Sie uns, danach kann ich Ihnen eine verlässliche. Ja, natürlich, bitte. Ich gehe nirgendwo hin. Hier, danke. Gut. Fräulein Rita, ich habe gehört, es geht Ihnen besser. Da sieht er selber aus wie der Tod, mit seinem hageren Gesicht und den durchdringenden Augen. Bitte machen Sie sich einmal frei, damit ich Sie abhören kann. So. Morphium. Ganz klar. Und jetzt einmal bitte tief einatmen. Seine Pupillen sind klein wie Stecknadeln. Luft anhalten. Und jetzt ausatmen. Gut. Aus medizinischer Sicht spricht nichts gegen eine Flugreise. Grüßen Sie die schöne Heimat von mir, Fräulein Rita. Ich habe gehört, Sie malen. Ja, das stimmt. Dann malen Sie die Heimat, Herr Dr. Eisele. Denn in diesem Leben sehen Sie die nicht wieder. Dafür sorgen wir. Wer ist wir? Wir. Unsere Generation. Die Vorboten einer neuen Zeit. Foto. Schwarz-Weiß. 8. Dezember 1964. Blick durch das Erdgeschossfenster einer Altbauwohnung in Hamburg. Rita und Kai Hellberg und Johannes Schwarz sitzen am Küchentisch. Johnny. Johnny. Guten Tag. Was machst du denn hier? Setz dich. Zigarette? Danke. Du kannst dein Zimmer wieder haben, Johnny. Tagsüber bin ich im Kolleg. Und nachts schlafe ich einfach bei Kai. Das mache ich ja sowieso fast jede Nacht, wenn mich die Albträume plagen. 1964. Rita Hellberg ist zurückgekehrt. Doch das Ankommen dauert lange. Das Lernen fällt ihr schwer. Sie kann sich nicht konzentrieren. Mit Ach und Krach schafft sie die Aufnahmeprüfung fürs Kolleg. Dort will sie ihr Abitur nachholen. Ich bleib nur kurz. Wo warst du die ganze Zeit? Die anderthalb Jahre? Erst in Amman, dann in Tel Aviv. Dann habe ich es dort nicht mehr ausgehalten. Der Mossad hat Scorsini und Valentin angeworben. Mhm. Zwei blütenreine Nationalsozialisten. Was? Die arbeiten jetzt für den Mossad? Ja. Und mich schmeißen die auf der Studienfahrt einfach direkt raus? Mit der Anwerbung von Otto Scorsini und Hermann Adolf Valentin will der Mossad Nassas Raketenprogramm unterwandern. Sie sollen ihm Informationen liefern. Dafür kommen sie von der Liste derer, die für die Novemberpogrome 1938 in Deutschland verantwortlich waren. Friedrich Hellberg landet weniger weich. Er ist seit März wieder in der Heimat, Mr. Ali Mansour, aber er findet keine Stelle. Abdelhamid Abachev, Bagund 11, Heliopolis. 21. März 1964. Lieber Herr Mansour, durch die Presse ging nun die Nachricht, dass die HA-300 ihren Erstflug erfolgreich bestanden hat. Dazu möchte ich Ihnen und all Ihren Freunden sehr herzlich gratulieren. Punkt. Sehr oft bedauere ich, dass ich aus dieser so interessanten Arbeit herausgerissen worden bin. Es war ja auch ganz anders gedacht, da ich nach den Versprechungen von Professor Messerschmidt annehmen durfte, dass ich auch weiterhin von hier aus daran mitarbeiten könnte. Er hat mir aber erst dieser Tage einen ganz üblen und schäbigen Brief geschrieben, nachdem ich ihn an sein Versprechen erinnert hatte. Hier ist es nämlich eine große Belastung, dass ich in Ägypten war. Durch ein Schreiben, das ich im Winter vom Bundeswirtschaftsministerium erhielt, wurde mir mitgeteilt, dass für mich eine Sperre vorliegt für 5 Jahre im Flugzeugbau. Punkt. Uns bestraft man also dafür, während man gleichzeitig dem Professor den Bayerischen Verdienstorden verliehen hat. So ungerecht geht es in der Welt zu. Ausrufezeichen. Im Dezember 1964 ist der stellvertretende israelische Verteidigungsminister Shimon Peres bei seinem Freund Franz Josef Strauß in München zu Gast. In einem Aktenkoffer trägt er die Ausbeute der erfolgreichen Anwerbung von Scorsini und Valentin für den Mossad bei sich. So detaillierte Informationen über die ägyptischen Rüstungsprojekte gab es nie zuvor. 6 Stunden lang reden sie über den Inhalt des Koffers. Dann greift Strauß zum Telefon und ruft seinen Freund Ludwig Belko an. Ab diesem Tag erhalten die Experten lukrative Stellenangebote in Deutschland. Auch Friedrich Hellberg. Er kann eine Stelle bei den Siebel-Flugzeugwerken in Donauwörth antreten. Von da an lebt er unter der Woche in München mit Brigitte zusammen und pendelt an den Wochenenden nach Stade zu Ingrid und Pünktchen. Ein perfektes Arrangement. Weißt du was, Johnny? Magst du nicht einfach in Hamburg bleiben? Ich mache jetzt einen eigenen Club auf. Wie heißt der denn? Das ist ein Lotus House. Du könntest dort arbeiten. Später vielleicht. Erstmal gehe ich zu meiner Mutter nach Berlin. Ich will ein Buch schreiben. Das Vierte Reich. Über die Netzwerke und die Strukturen eines neuen Faschismus, die sich überall breit machen. So, jetzt müsst ihr ruhig sein. Heute Abend mit Fritz Bauer fängt an. Am 8. Dezember 1964 läuft im dritten Programm eine Diskussion des hessischen Generalstaatsanwalts Dr. Fritz Bauer mit jungen Leuten in einem Frankfurter Kellerlokal. Man habe, so sagt Bauer, zu Beginn des ersten Auschwitz-Prozesses mit vielen Dingen gerechnet, nicht aber mit einem neuen Antisemitismus. Dass der Auschwitz-Prozess und die anderen Prozesse, die das Publikum schockieren werden und eine Aversion hervorrufen werden, also damit habe ich eigentlich gerechnet. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die Prozesse natürlich sie und mich und uns alle ja vor Alternativen stellt, die nicht ganz einfach sind. Also was wir doch etwa den Angeklagten vorwerfen, zutiefst vorwerfen, was im Endergebnis übrig bleibt, das ist, dass diese Menschen im totalen Staat, als sie gesehen haben, deutlich gesehen haben in Auschwitz, dass hier der Staat Verbrechen begeht, Verbrecher also, die außer jeder Diskussion stehen. Und dass sie diese Verbrechen mitgemacht haben, aus Interesse am persönlichen Fortkommen, aus Opportunismus, aus Bequemlichkeit, aus Konformismus. Was wir den Leuten sagen, was die Leute nicht hören wollen, das ist, dass es in unserem Leben eine Grenze gibt, wo wir nicht mehr mitmachen dürfen. Wo von uns verlangt wird, etwas zu tun, was unmenschlich ist und alle Würde verletzt. Und was wir hier tun müssen, oder seit, nicht nur seit 1964 Jahren, sondern in allen Religionen und in allen Ethiken verlangt wird, nämlich das Nein. Also darauf beruht jede Ethik, darauf beruht jedes Recht. 1965. Wolfgang und Waltraud Lotz werden am 24. Februar unter dem Vorwurf der Spionage für Israel verhaftet. Seit dem 12. Mai bestehen offiziell diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Israel. Der Irak bricht die Beziehungen zur Bundesrepublik ab. Seinem Beispiel folgen Ägypten, Syrien, der Libanon, Saudi-Arabien, Jordanien, Kuwait, der Jemen, Algerien und der Sudan. Im Juli verlässt Professor Pilz mit Hannelore Wende Ägypten. Seine Rückkehr nach Deutschland markiert das Ende des deutschen Raketenbaus am Nil. 1966. Der Bundesnachrichtendienst schreibt einen Bericht über die Rüstungsprojekte der Experten in Ägypten. Dieses magere Ergebnis ist auf Materialfehler, auf Störungen der Bremskammern, Nachlässigkeit und Sabotage zurückzuführen. Am 5. Juni 1967 rollen israelische Panzer aus deutscher Produktion über die Grenze zu Jordanien. Israelische Düsenjagdbomber greifen arabische Flugplätze an und zerstören auf einen Schlag über 400 Flugzeuge ohne nennenswerte Gegenwehr. Die ägyptische Luftwaffe existiert nicht mehr. Kai. Kai, hör mal. Sie rollten wie Rommel, siegten wie Patton und sangen noch dazu. In 60 Stunden zerschlugen die gepanzerten Söhne Zions den arabischen Einkreisungsring um Israel. Steht das im Spiegel? Ja. Das klingt, als hätte Johnnys geschrieben. Das stimmt. Am 1. Dezember 1966 wird Kurt Georg Kiesinger Bundeskanzler. Der Philosoph Karl Jaspers gibt seinen deutschen Pass zurück. Im Interview mit dem Politikmagazin Panorama erklärt er am 2.1.1967: An der Spitze steht ein alter Nationalsozialist. Das ist ein Novum. Ich halte es für einen Affront gegenüber dem Ausland und für eine Beleidigung gegenüber der Minderzahl der Deutschen, sagen wir einer Million Menschen, die den Nationalsozialismus immer gehasst haben und noch hassen. 1968. Rita studiert erstes Semester Englisch und Deutsch auf Lehramt an der Hamburger Universität, liest Adorno. Erziehung nach Auschwitz. Die einzig wahre Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie. Die Kraft zur Reflexion. Zur Selbstbestimmung. Zum Nichtmitmachen. Das Nein. Das Nein. Die Experten. Hörspielserie in 5 Folgen nach dem Roman von Merle Kröger. Folge 5: Heimkehr vom Nil. Am 1. Juli 1968 wird Fritz Bauer tot in der Badewanne gefunden. Die genaue Todesursache kann nicht ermittelt werden. Es spielten Rita Hellberg, Lisa Hirdina, Friedrich Hellberg, Bernhard Schütz, Ingrid Hellberg, Gisela Schneeberger, Kai Hellberg, Aram Tafreschian, Pünktchen Hellberg, Ruby Lorenz, Johnny Schwarz, Dimitri Schad, Brigitte Scholler, Katrin Angerer, Dr. Hans Eisele, Wilfried Hochholdinger und als Erzählerin Valerie Ceplanova. In weiteren Rollen: Imad Mardenli, Mira Patike, Karim Shamlali, Christine Alia Hunold, Abir Ali und Iskander Abdallah. Musik: Philipp Timm, in Kooperation mit dem Arabischen Musikinstitut unter der Leitung von Nabil Abayn. Sounds of Cairo, Julia Tieke. Ton: Martin Eichberg. Technik: Philipp Adelmann. Regieassistenz und Recherche: Beate Becker. Hörspielbearbeitung: Katrin Zipse. Regie: Judith Lorenz. Dramaturgie: Julia Gabel und Katrin Moll. Mit besonderem Dank an Barbara Gerland. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk 2022.